Hören Teil 1. Sie hören drei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Ist die Aussage dazu richtig oder falsch? Und welche Antwort, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 22 bis 27 auf dem Antwortbogen. Sie hören die Gespräche einmal. Nummer 22 und 23. Hallo Christina, was führt Sie zu mir? Guten Morgen, Herr Groder. Ich würde gern mit Ihnen über unser Personal sprechen. Geht es um das neu eröffnete Fitnesscenter, das Sie leiten? Ja, das Training an unseren neuen Sportgeräten wird sehr gut angenommen. Am Vormittag und am Nachmittag können wir alle Kundinnen und Kunden bedienen. Aber wir haben viele Berufstätige, die am Abend trainieren wollen. Hier haben wir einen Personalengpass, den wir beheben müssen. Wir haben erst letzten Monat zwei neue Trainerinnen und einen Trainer unter Vertrag genommen. Stimmt was nicht mit Ihnen? Nach der internen Schulung machen Sie Ihre Sache sehr gut. Aber die zwei Trainerinnen können aus familiären Gründen nur vormittags arbeiten. Das heißt, am Abend fehlt qualifiziertes Personal? Ja, zumindest an zwei Abenden brauchen wir noch Leute. Wie wäre es mit einem Minijob für Studierende, die später Sport unterrichten wollen? Sie denken an Studentinnen und Studenten der Sporthochschule? Genau, ich habe mich mal umgehört. Da gibt es durchaus Interesse. Einige trainieren sogar schon bei uns. Na gut, dann hängen Sie am schwarzen Brett doch mal ein Jobangebot aus. Am besten auch auf unserer Homepage. Da schauen die Studierenden wohl zuerst drauf. Ja, mach ich, Herr Gruder. Nummer 24 und 25. Ja, bitte? Guten Tag, Herr Buchenbach. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Setzen Sie sich, Frau Müller. Worum geht's? Das ist ein bisschen heikel. Sie wissen ja, dass ich seit Anfang des Jahres Gleichstellungsbeauftragte bin. Das ist mir bekannt. Worum geht es denn? Es geht um Frau Kerner. Sie ist ja die einzige Frau in Ihrem Team. Sie meint, dass sie von Ihnen als unmittelbarem Vorgesetzten nicht alle Informationen bekommt, so wie die männlichen Kollegen. Sie hat auch schon ein Gespräch mit Ihnen geführt. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Sie war ziemlich wütend. Ich verstehe nicht, warum sie sich übergangen fühlt. Ich behandle doch alle gleich und mache da sicher keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Herr Buchenbach, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gern ein Gespräch zu dritt führen. Wie Sie wissen, habe ich mich in Mediation fortbilden lassen. Frau Kerner wäre auf jeden Fall bereit dazu. Na gut, wenn's dem Frieden im Betrieb dient. Ganz sicher. Eine sachliche Auseinandersetzung ist immer nützlich. Nummer 26 und 27. Greiner, Büromöbel Baumann. Guten Tag, Herr Greiner. Hier ist Sarah Georgi vom Büromöbelhersteller Mobil. Ah, Frau Georgi. Sie hat mir vor kurzem eine Mail geschickt, stimmt's? Ja. Konnten Sie sich unser aktuelles Angebot schon ansehen? Es ging um klappbare Schreibtische, richtig? Ehrlich gesagt haben wir bereits ein Designerprodukt, mit dem unsere Kundschaft sehr zufrieden ist. Unsere Schreibtische haben zusätzlich auch feststellbare Rollen, weshalb sie räumlich sehr flexibel einsetzbar sind. Ideal also fürs Großraumbüro oder Homeoffice. Beachten sollten Sie auch unsere Qualität. Wir setzen ausschließlich besonders langlebige Werkstoffe ein, wie Aluminium und Stahl. Sie sind fast zu 100% recycelbar. Und wie steht es mit den Tischplatten? Unsere Tischplatten bestehen aus Holzwerkstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Da haben wir sehr zuverlässige Lieferanten. Und ganz wichtig, die Lacke, die wir verwenden, sind umweltverträglich und geruchslos. Es gibt also keine unangenehmen Ausdünstungen unserer Büromöbel. Das hört sich nicht schlecht an. Können Sie mir eine Preisliste und ein paar Fotos zukommen lassen? Das mache ich gern. Wir sind übrigens kommende Woche auf der Fachmesse für Büromöbel. Schauen Sie doch bei uns vorbei. Ende des Tests hören Teil 1.